Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 20. Februar 99. Ich begreife recht gut, dass du in deiner jetzigen Lage nicht dazu kommen konntest, einen Brief zu schreiben, aber bei dem strengen Winter war mir bange um deine Gesundheit, und ich würde bald mich darüber bei deinem Weibchen erkundigt haben, wenn du mich nicht beruhigt hättest. Dass du diesen Winter so gut ausgehalten hast und dir sogar mehr als sonst zumuten konntest, ist ein Beweis für deine Genesung. Den Wallenstein muß ich lange entbehren, aber ich gewinne dadurch den vollständigen Totaleindruck, auf den ich sehr begierig bin. Da du dich lange vorher mit dem Plane und mit einzelnen Teilen beschäftigt hast, so kann der äußere Drang in den letzten Momenten der Ausführung dem Werke sehr günstig sein. Ich höre, dass man in Berlin die Piccolomini geben will. Du hast also wohl mit einigen Theatern kontrahiert. Hast du nicht Lust, dich mit dem hiesigen einzulassen? Oder scheust du die hiesige Zensur? Der Kapuziner freilich im Lager dürfte nicht stehen bleiben. Über den Almanach lege ich den Schluss meiner Bemerkungen bei. Wie ich höre, ist es der letzte. Warum willst du diese Unternehmung aufgeben? Das Auswählen unter den eingesandten Beiträgen mag wohl kein angenehmes Geschäft sein, aber mir tut es leid, dass für dich eine äußere Veranlassung zu poetischer Tätigkeit verloren geht. Du wirst freilich nicht müßig sein, aber dich mehr mit größern Werken beschäftigen, und wir werden manche kleinere Gedichte einbüßen, die ich sehr ungern entbehre. Humboldts Schrift habe ich angefangen zu lesen, aber die ersten Kapitel haben mir Angst gemacht. Ich habe jetzt weder Zeit noch Lust, in diese schauerliche Tiefe hinabzusteigen. Auch liebe ich über abstrakte Gegenstände mehr den schulgerechten Vortrag, wo man Schritt vor Schritt weitergeht und durch keine Seitenwendung die Prüfung erschwert. Dies Buch wird bei aller Reichhaltigkeit ein sehr kleines Publikum haben. Es hat von Seiten des Thyls Vorzüge vor seinen vorherigen Arbeiten. Besonders ist die Vorrede recht gut geschrieben. In seinen Sätzen ahnt man Gehalt, aber ich bin nun zu alt worden, um mich an solchen Ahnungen zu begnügen. Ich muß wissen, woran ich bin. Was mir in der Luft zu stehen scheint, muß für mich einstürzen, wenn ich keine Grundlage dazu finden kann. Und diese Grundlagen liegen hier, wenn sie wirklich vorhanden sind, in den innersten Tiefen der Metaphysik. Ein Gebäude der Metaphysik zu eigenem Gebrauche zu gründen, ist für mich jetzt Bedürfnis, und ich habe einige Hoffnung, damit bald zustande zu kommen. Es ist mein Geschäft, in jeder Stunde der Muße, die nach und nach immer häufiger werden. Bin ich mit meiner Philosophie fertig, dann will ich auch die Humboldtsche vornehmen. Fichtens Apologie ist in einem ungleichen Tone und zum Teil nachlässig geschrieben. Sie hat treffliche Stellen voll männlicher Beredsamkeit und philosophischer Begeisterung, aber dagegen manches schwache, kleinliche, weitschweifige. Die Grazien sind bei ihm ausgeblieben, aber an Energie fehlt es ihm nicht. Übrigens habe ich hier noch wenig davon sprechen hören, nur von jungen Leuten, die sich für Fichte interessieren. Reinhard wird vielleicht amtshalber etwas darüber sagen, aber schwerlich, was er denkt. Dein Körner.